Die Schlüssel trägt sie also bei sich in der rechten Tasche. Alle sind sie in einem Bund an einem Stahlring. Und da ist ein Schlüssel, größer als die anderen, dreimal so groß, mit zackigem Bart, der ist selbstverständlich nicht von der Kommode. Also muss es noch einen Kasten geben oder vielleicht eine Truhe. Das ist zu beachten. Truhen haben immer solche Schlüssel. Ach, wie gemein das alles ist. Die Alte kam zurück. Hier haben Sie das Geld, Väterchen. Den Zins zu 10 Kopeken pro Rubel und Monat gerechnet, bekomme ich von Ihnen für 1,5 Rubel und einen Monat 15 Kopeken im Voraus. Außerdem erhalte ich von Ihnen für die 2 früheren Rubel nach derselben Berechnung weitere 20 Kopeken im Voraus. Zusammen also 35 Kopeken. So erhalten Sie für Ihre Uhr 1 Rubel und 15 Kopeken. Hier, bitte. Wie? Jetzt bloß noch 1 Rubel und 15 Kopeken? Ganz recht. Der junge Mann stritt nicht weiter und nahm das Geld. Er blickte die Alte an und zögerte zu gehen, als wolle er noch etwas sagen oder tun, doch anscheinend ohne selber zu wissen, was er wollte. »Ich werde Ihnen in diesen Tagen vielleicht noch eine Sache bringen, Aljona Iwanowna. Etwas Silbernes, Wertvolles, ein Zigarettenetui, sobald ich es von einem Freund zurückerhalte.« Verwirrt hielt er inne und verstummte. »Gut, wir wollen dann darüber reden, Väterchen.« »Leben Sie wohl. Und Sie sitzen immer allein zu Hause, ohne Ihre Schwester? Ist die nicht hier?« fragte er möglichst ungezwungen, während er in das Vorzimmer ging. »Was wollen Sie denn von meiner Schwester, Väterchen?« »Oh, nichts Besonderes. Ich fragte bloß so. Sie denken schon gleich. Leben Sie wohl, Aljona Iwanowna.« Raskolnikow schritt völlig verwirrt hinaus. Und diese Verwirrung wurde immer größer und größer. Während er die Treppe hinabstieg, blieb er sogar einige Male stehen, als hätte ihn plötzlich etwas übermannt. Schließlich, schon auf der Straße, rief er aus: »O Gott, wie widerlich das alles ist! Und werde ich es denn wirklich, wirklich? Nein, das ist der Unsinn, ein unmöglicher Gedanke«, fügte er entschlossen hinzu. »Wie konnte mir bloß etwas so Entsetzliches in den Sinn kommen? Da sieht man, zu welchem Schmutz mein Herz fähig ist. Vor allem ist es schmutzig, gemein, ekelhaft. Ekelhaft. Und ich habe einen ganzen Monat.« Er konnte aber weder durch Worte noch durch Ausrufe seiner Erregung ausdrücken. Das Gefühl eines grenzenlosen Ekels, der sein Herz schon auf dem Hinweg zur Alten bedrückt und verwirrt hatte, erreichte nun einen solchen Umfang und äußerte sich in einer Stärke, dass er nicht wusste, wohin flüchten vor seiner Qual. Er ging auf dem Trottoir wie ein Betrunkener, ohne die Vorübergehenden zu bemerken, stieß mit ihnen zusammen und kam erst in der nächsten Straße zu einiger Besinnung.